sondern Vagabundier. Sondern Vagabundier. Mach mal einen Hip-Hop draus. Sondern Vagabundier, Hip-Hop! Sondern Vagabundier, Hip-Hop! Sondern Vagabundier, Hip-Hop! Mach mal Hip-Hop draus! Sondern Vagabundier, Vagabundier. Rufus Beck in the house, mach mal Hip-Hop draus! Mach mal Hip-Hop draus! Der Vagabundierten Hip-Hop fürs Tagebuch! Dann haben wir doch mal Hip-Hop! Dann haben wir doch mal Hip-Hop! Dann haben wir doch mal was fürs Tagebuch!